Al-Jihad Mahdi ila Qiyam Saa. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما ومضى الخنوع بذلة حتى Also wird als Beweis genommen, aber ist nicht bei allen Ulema. Istihsan. Istihsan. Yani, iza ra'aita shay'an hasana. Also wenn wir eine Sache sehen, dass sie schön ist. Wir sagen, diese Sache ist schön. Zum Beispiel manche beweisen, dass Maulud erlaubt ist, weil diese Sache ist schön. Die Menschen sammeln sich und wir essen was zusammen und wir erwähnen Allah und seinen Propheten und manche schönen Sachen. Du weißt, was Maulud ist? Geburtstag von Rasul sallallahu alaihi wasallam, was die Sufis feiern. Aber sie wissen nicht in Wirklichkeit, dass in diesem Maulud viele Sachen von Kufr und von Schirk gibt. Zum Beispiel in einem Satz sagen sie, Ad-Dhat, Tarif Mamana Ad-Dhat, das Aussehen, das äußerliche Aussehen. Also Allah Ta'ala spricht seinen Rasul an und sagt ihm, dein Saat, also dein äußerliches Aussehen, ist der Spiegel von meinem Saat. Was bedeutet das? Du siehst aus wie ich. Aber die meisten Menschen sind Jahala, sie kennen die bosnische Sprache nicht. Subhanallah, die kennen ihre eigene Sprache nicht. Deswegen verstehen sie das auch nicht. Aber die es geschrieben haben, haben. Die Schia erfunden. Die Schia haben das erfunden. Nein. Die Fatimier. Die Fatimier haben das erfunden. Und die Osmanen haben das genommen. Da'ani, da'ani, da'ani. دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق يوائي مشجوشا جواه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعاني كما عانى من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق يوائي مشجوشا Zum Beispiel die Überlieferer, also die von den Hanabila, die beweisen, dass wenn man das Gebet verlässt, dass man aus dem Islam ausgetreten ist. Unter anderem beweisen sie auch mit dem, dass die Sahaba sich einig waren, wie sie sagten, wir haben keine der Taten, wenn man sie verlässt, gesehen, dass das Kufr ist, außer das Gebet. Wer es verlassen hat, wir haben ihn als Kafir gesehen. Diese Ijma von den Sahaban, die kann nie wieder aufgehoben werden. Auch andere Ijma, zum Beispiel die Ijma von Ibn Kathir, wer nach einem anderen Gesetz, als nach Allah, der Baraka wa Ta'ala, Gesetz richtet, diese Überlieferung auch von die besten Ijma-Überlieferungen sind von wem? Von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, von Ibn Hazm und von wem noch? Von Ibn Taymiyyah und Ibn Hazm. Und Ibn Qayyim und Ibn Kathir haben sowieso alles von ihrem Sheikh genommen, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Wenn ihr seht, dass Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, und Ijma ist, also Konsensus oder Übereinstimmung, wie hast du gesagt? Übereinstimmung, dass etwa so und so ist, dann ist das Ijma. Manchmal ist Ijma stärker als Beweis, als Koran. Wie ist das möglich? Warum? Weil sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yajma'ullahu hadihi al-umma ala khata. Allah tabaraka wa ta'ala wird niemals diese Umma auf einem Fehler vereinen. Sie können sich auf einem Fehler nicht vereinen. Immer wird einer oder der andere sagen, nein, nein, ich mach nicht mit. Ich sehe das nicht so. Das ist nicht mein Messer. هزني شوق كما هزك الشوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. طيب إن شاء الله. Also, voriges Mal, worüber haben wir voriges Mal geredet? Wir haben voriges Mal die ganze Zeit über diese Fragen, die wir geschrieben haben und dann die Antworten, darüber haben wir geredet. Wir haben auch die Regel erwähnt, was ist Asluddin? Was ist das Fundament des Glaubens, der Religion? Ja? Dann bin ich darauf gekommen, dass es ein paar Sachen gibt, die wir erwähnen sollten, bevor wir weiter mit unseren, also die Eigenschaften von Aqidah Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ja? Also ihre Eigenschaften, das Buch, was wir begonnen haben von Sheikh Muhammad Ibrahim Alhamd. Habe ich mir gedacht, dass wir, inshallah ta'ala, einige Sachen erwähnen. Das erste ist, was sind die Ziele von Scharia? Also von der Scharia, wenn wir Scharia sagen. Die alles Gesetze. Wir meinen nicht, okay, wir können, wenn wir Scharia sagen, wir haben gesagt, wir können damit die Akida meinen. Ja, können Sie, als wir die Namen von Akida wal Jama'ah gesagt haben, oder die Akida selber, oder den Glauben haben wir Scharia, unter anderem haben wir auch Scharia erwähnt. Aber wenn wir sagen Scharia, dann meinen wir den Islam. Überhaupt, alles, was Allah tabaraka wa ta'ala uns abgesandt hat, also allgemein, wenn wir sagen Scharia, was sind die Ziele von dieser Scharia? Was sind die Ziele von dieser Scharia? Dann werden wir, bi'iznillahi ta'ala, die Quellen von dieser Scharia, bi'iznillahi ta'ala, erwähnen, damit wir dann, wenn wir mit diesen Eigenschaften beginnen, werden wir über, also dieser Masdar, diese Quelle, werden wir darüber reden. Was sind die Quellen bei uns in unserer Akhida? Und was sind die Quellen bei den Sufis oder bei den Schiiten oder bei den anderen Sekten oder anderen Religionen? Taib. Also Ziel des, also der Scharia, sagt man. Ne? Ziel der Scharia ist, dass sie an erster Stelle, dass sie deine Religion schützt. Hm? Zweite Stelle ist was? Das Ird. Ja. Die Ehre. Dritte Sache ist das Leben. Vierte Sache ist Besitz. Und fünfte Sache ist Al-Aql. Der Verstand. Also deswegen ist Scharia da. Alle Sachen, die wir im Islam sehen, die schützen eine dieser Sachen. Eine dieser fünf Sachen. Das Wichtigste ist der Glauben, die Religion. Das Wichtigste. Und dann kommt die Ehre und dann kommen diese anderen drei Sachen. Also der Ehre gibt man Vorsprung, also vor dem Leben zum Beispiel. Aber der Religion gibt man Vorsprung vor allem anderen. Hm? Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, wenn jemand dich zum Beispiel zwingt, dass du Kufr machst. Das bedeutet nicht, dass du deinen Glauben verloren hast. Du hast ihn nicht verloren. Weil Allah tabarak wa ta'ala sagt, illa man ukriha wa kalbuhu mutmainun bil iman. Außer, dieses illa bedeutet außer. Hm? Nur also dieser eine Fall. Und das ist wer gezwungen wurde, Kufr zu machen. Das illa bedeutet alles andere. Jeder Kufr, der nicht, also aus Zwang gemacht wurde, er ist nicht entschuldigt. Auch wenn er zum Beispiel aus Jahl gemacht wurde. Weil Allah tabarak wa ta'ala hat nicht je gesagt, illa man ukriha wa jahile. Nein, er hat gesagt, außer, das ist die einzige Art, wenn man Kufr macht, wenn man Kufr begeht, meine ich, dass man entschuldigt ist. Wann? Wenn man gezwungen ist, zum Beispiel. Aber da hat man seine Religion auch nicht verloren. Bi iznillahi ta'ala, der wahre Zwang ist. Ikrah sagt man doch Zwang, oder? Ja. Es gibt manche Leute, zum Beispiel, die sagen, ich bin gezwungen. Was bedeutet gezwungen? Dass dich wer mit dem Leben bedroht oder Folter bedroht. Dass er dich mit Leben oder Folter bedroht, aber auf welche Art? Dass er die Möglichkeit dazu hat. Und auf noch welche Art? Direkt also. Direkt, dass er die Möglichkeit hat und dass es bei dir, dass du verstehst, dass es also, dass die Meinung, die überwiegt, ja? Das ist wahrscheinlich. Das ist die wahrscheinliche, dass es wahrscheinlich ist, dass er das macht, womit er dir droht. Zum Beispiel ein kleines Kind kommt zu dir und sagt, ich werde dich jetzt in die Luft sprengen, mach Kufr. Du weißt, dass er das nicht macht. Und du machst Kufr? Da bist du nicht entschuldigt, weil der Kleine kann dir sowieso nicht machen. Oder er tut dich bedrohen, er nimmt dir zum Beispiel dein Geld weg. Das ist auch nicht entschuldigt. Weil das sind Sachen, die ein Mensch ertragen kann in Wirklichkeit. Aber hier geht es um Sachen, die man nicht erträgt. Zum Beispiel das Abschneiden von Extremitäten, sagt man. Extremitäten. Ja. Oder Verbrennen mit dem Feuer. Oder andere, also die meisten Ulema, und es gibt keinen Zweifel daran, wenn man dich zwingt bei was? Bei, zum Beispiel, er droht dir mit deiner Frau zum Beispiel. Wenn du nicht das machst, Wallahi, du weißt, dass das auch in Ikrah gehört. Das ist auch, dass man das auch als Dings zählen kann. Auf jeden Fall, die Brüder, das ist nur eine Faida. Wie sagt man Faida? Nutzen. Nutzen. Ein Nutzen, welcher, dass jeder Bruder, der im Gefängnis ist, dem müsst ihr hunderte Entschuldigungen finden. Weil für die ist es nicht leicht. Und für die müssen wir Entschuldigungen finden. Auf jeden Fall. Alle diese Ziele, die wir erwähnt haben, die Ziele von Scharia sind was? Dass sie diese fünf Sachen, nützen. Zum Beispiel die Religion. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, man baddala dinahu faqtulu. Wer seine Religion verlässt oder ändert, tötet ihn. Halas! Damit ist die Religion geschützt. Es kann nicht jemand kommen und über Gott lästern. Und keiner macht ihm was. Sagen wir, die Demokratie, er darf das machen. Subhanallah. Wallahi, schau, das ist das größte Dhulm, was es gibt. Einer lästert über den Gott und die sagen, das ist Demokratie. Du lästerst über die Demokratie, sie sagen, hey, das darfst du nicht. Das ist ein Beweis, dass es eine Religion ist. Eine Religion, die keiner darf dagegen was machen. Wenn du sie fragst, warum habt ihr den Irak angegriffen? Die werden sagen, wegen Nuklearwaffen. Okay, ihr habt keine gefunden. Weswegen dann? Wegen Terrorismus. Okay, welche Terroristen? Es gab keine Terroristen. Am Ende, wisst ihr, was sie jetzt sagen? Wir haben diesen Menschen die Demokratie gebracht. Keiner wollte sie. Wieso habt ihr sie gebracht? In Afghanistan, die Leute, glaubst du, die wissen, was die Demokratie ist? Die kennen die, das interessiert sie nicht. Subhanallah, subhanallah. Wir wollten ihnen die Demokratie bringen, die neue Religion. Die neue Religion. Obwohl Demokratie auch im Christentum und im Judentum auch verboten ist. Verboten ist. Wie sagt Allah tabaraka wa ta'ala, فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Die Ahlul Kitab müssen nach dem richten, was ihnen Allah tabaraka wa ta'ala in ihren Büchern also abgesandt hat. Abgesandt hat. Ja. Herabgesandt hat. Barakallahu fikum. Zweite Sache ist, das Leben, ja? Wenn jemanden tötet, was ist mit ihm? Er wird getötet, ohne Zweifel. Deswegen kann auch keiner spielen und sagen, schau, ich überlege mir das, ich töte diese eine Person, lande im Gefängnis eine Weile, mit guten, also mit gutem Geld und mit guten also Anwälten komme ich wieder raus. Er lebt aber noch, auch im Gefängnis drinnen, er lebt. Aber im Islam gibt es nicht. Er kann sich nicht das erlauben, dass er eine unschuldige Seele nimmt, dass ihm aber dann nichts passiert. Er wird auch getötet. Er muss sich dann gut überlegen, ob es sich das wert ist. Also, dass du jemanden tötest. Du wirst auch getötet, ohne Zweifel. Und das ist Wallahi, das ist Adl. Das ist Adl. Und es gibt, das ist auch eine gefährliche Sache. Wie? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Adl bedeutet Gerechtigkeit. Und Dhulm bedeutet? Ungerechtigkeit. Was sagt Allah tabaraka wa ta'ala? وكتبنا لهم فيها أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. Und wir haben ihnen herabgesandt, dass wer einen Menschen tötet, so als ob er die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Über wen redet Allah tabarak ta'ala? Über die Juden und Christen. Ganz besonders über die Juden, weil die waren früher berühmt für Menschen töten. Tötest einen und fertig. Allahu Adhu Billah. Ganz besonders Propheten haben sie getötet. Es gibt Überlieferungen, dass die Juden an einem Tag bis zu 70 Propheten am Tag getötet haben. Wie wir vorhin erwähnt haben, ein anderer Name für die Juden war Qataletul Anbiya. Die Mörder der Propheten. Sie wussten auch, dass das Propheten waren. Natürlich, sie wussten das. Sie wussten auch, dass Jesus ein Prophet war. Heute, Wallahi, wenn man klug ist, kann man viel Probleme zwischen den Juden und den Christen machen. Ihr verteidigt die Juden und die Juden sagen, Maria war eine Hure. A'udhu billah. Was ist das für ein... Die Herrscher von Europa und Amerika, die sind eigentlich Juden, nicht wirklich Christen. Nein. Denen ist das wurscht, ob die Juden auf Jesus oder so stehen. Subhanallah. Taib, dritte Sache ist, dass also das Gut, sagt man das? Al-Mal. Ja, Besitz. Besitz. Wie wird also der Besitz mit dem Scharia geschützt? Wenn du das stillst, Hand weg. Wenn du noch einmal machst, Fuß weg. Einmal das Gegenüber, also zuerst die linke Hand und dann das rechte Fuß. Subhanallah. Auch in anderen Sachen, zum Beispiel bei es schützt das Leben, es schützt auch andere Sachen. Zum Beispiel, du stichst jemandem ein Auge raus, dir wird ein Auge rausgestochen. Aber es gibt kein Übertreiben. Subhanallah, Wallahi, Allahs tabaraka wa ta'ala Gesetz ist Gerechtigkeit. Wenn einer, der blind ist auf einem Auge, wenn er dir ein Auge aussticht, wird ihm das zweite Auge ausgestochen, dann ist er ganz blind? Nein, natürlich nicht. Weil hier werden nicht die Augen gezählt, sondern hier wird das Sehvermögen gezählt. Weil dein Sehvermögen sind zwei Augen und mein Sehvermögen ist nur ein Auge. Ein Auge, wenn du mir weg, dann habe ich überhaupt keins mehr. Deswegen wird bezahlt. So als ob er dir also ein Auge ausgestochen hätte. Wenn er zwei Augen hätte, dann würde ihm das eine Auge auch ausgestochen. Aber wenn er nur eins hat, dann muss er für dein Auge zahlen. Also für alle beide Augen wären es wie viel? 100 Kamele. Blutgeld, jetzt ist Blutgeld. Natürlich. Also zum Beispiel alle Sachen, zum Beispiel die man zwei hat, wird halb. Zum Beispiel zwei Hände. Er schneidet dir eine Hand ab. Was passiert? Er muss dir 50 Kamele zahlen. 50 Kamele sind viel, Alter. Ein Kamel ist zwischen ca. 10.000 Rial. Wie viel ist das? 2.000-3.000 Euro. Und das Ganze sind 100.000 Euro, musst du zahlen. Und Sachen, die man nur eins hat, zum Beispiel Nase, ganz. 100, also ganze dir. Ja, wie wenn du ihn getötet hast. Wenn er keine Nase hat oder so. Nein. Wenn er die Nase dir kaputt macht, dann wird ihm die Nase kaputt machen. Nein, du kannst es dir aussuchen. Ach so. Du kannst es dir aussuchen. Der hat das Opfer. Das Opfer kann er sich immer aussuchen. Er kann sagen, entweder ich will ihm das kaputt machen genau. Und das Geld. Ah, ja. Er kann sich das aussuchen. Auch, was haben wir gesagt, dass der Verstand, wie wird er geschützt? Alkoholverbot, Drogenverbot und nicht nur Drogenverbot, alle anderen Sachen. Wie sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Hm? Jedes Mittel, Betäubungsmittel oder jedes Rauschgift zählt man zu Alkohol. Und jedes Rauschgift ist Haram. Also alles, Alkohol oder andere Sachen. Zum Beispiel, einer kommt hier und sagt, irgendein super Muslim aus Europa, das ist kein Alkohol, es sind auch keine Drogen, es ist etwas Neues. Crack. Oder irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwelche Tabletten. Das gehört nicht dazu. Hodja hat mir gesagt. Wallahi, die mit ihren Hodja, wallahi, die zerstören die ganze Scharia, wallahi. Warum? Weil sie Juhal sind, weil sie keine Ahnung haben vom Leben. Übrigens. Sag. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Taib, die letzte Sache war welche? Also die Ehre. Die Ehre. Wenn du zum Beispiel jetzt als Moslem öffentlich kommst und über eine Frau sagst, sie hat das und das und das gemacht, eine keusche Frau, ohne Beweis, wirst du gepeitscht und deine Shahada nimmt man nie wieder an. Subhanallah. Sie wird nie wieder angenommen. Zeugenaussage. Wird nie wieder angenommen. Du bist... Stockschläge oder sind das, glaube ich. Bitte? Ja. 60 oder 80? 80, 80. 80. Peitsch. Also Peitschen. Was bedeutet das, Subhanallah? Das ist, jetzt kann jeder über jeden sagen, was er will. Ach, die ist so, die ist eine Schlampe, die ist was weiß ich. Wer kann dir was schon machen? Aber in Scharia, wenn du das sagst, öffentlich, halas. Das gilt nur nicht bei den eigenen Männern. Wenn sie bei Mann und Frau, wenn sie sich also streiten und dann sagt er irgendwas über sie im Wut oder sie über ihn. Hm? Ehepaar, natürlich. Taib. Zweite Sache ist die Quellen des Islams. Von wo nehmen wir unsere Religion? Also allgemein. Koran ist das Erste. Wir nehmen eins nach dem anderen. Koran ist das Erste. Koran ist das Erste. Von wo wir unsere, also Scharia, nehmen. Aus dem Koran. Zweite Sache, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah sahiha, sagen wir mal. Sunnah sahiha. Wenn wir keine sahihe Hadithe haben, dann nehmen wir die Hassan Hadithe. Wenn wir keine Hassan Hadithe haben, dann nehmen wir die Daif Hadithe, die wir mit anderen Hadithen also stark machen können. Und so weiter und so weiter. Die dritte Sache ist was? Ijma. Wie sagt man Ijma? Konsens. Konsensus. Konsensus. Also was bedeutet das Ijma? Wenn sie über Einstimmigkeit, wie hast du gesagt? Wenn sich die islamischen Ulema in einer der Zeiten, in einer bestimmten Zeit, wenn sie sich alle einig sind über eine Sache, welche Ulema? Die großen Ulema von Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In irgendeiner, wenn sich die Sahaba über etwas einig sind, ohne Khilaf, was bedeutet das? Das bleibt bis zum jüngsten Gericht. Zum Beispiel die Überlieferer, also die von den Hanabila, die beweisen, dass wenn man das Gebet verlässt, dass man aus dem Islam ausgetreten ist, unter anderem beweisen sie auch mit dem, dass die Sahaba sich einig waren, wie sie sagten, wir haben keine der Taten, wenn man sie verlässt, gesehen, dass das Kufr ist, außer das Gebet. Wer es verlassen hat, wir haben ihn als Kafir gesehen. Diese Ijma von den Sahaban, die kann nie wieder aufgehoben werden. Auch andere Ijma, zum Beispiel die Ijma von Ibn Kathir, wer nach einem anderen Gesetz, als nach Allahs, der Baraka wa Ta'ala, Gesetz richtet, diese Überlieferung auch von die besten Ijma-Überlieferungen sind von wem? Von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, von Ibn Hazm und von wem noch? Von Ibn Taymiyyah und Ibn Hazm. Und Ibn Qayyim und Ibn Kathir haben sowieso alles von ihrem Sheikh genommen, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wenn ihr seht, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, und Ijma ist, also Konsensus oder Übereinstimmung, wie hast du gesagt? Übereinstimmung, dass etwas so und so ist, dann ist das Ijma. Manchmal ist Ijma stärker als Beweis, als Koran. Wie ist das möglich? Warum? Weil sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la yajma'ullahu hadhihi al-umma ala khata. Allah tabaraka wa ta'ala wird niemals diese Umma auf einem Fehler vereinen. Sie können sich auf einem Fehler nicht vereinen. Immer wird einer oder der andere sagen, nein, ich mache nicht mit. Ich sehe das nicht so. Das ist nicht mein Mazhab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dass das so ist. Aber eine Sache, Übereinstimmung, halas. Deswegen. Unter wem die Übereinstimmung? Nur unter Ahl-Sunnah al-Jamaa. Die unter den ganzen Sekten. Nein, die Muslime. Die Ulema von den Muslimin. Ulema und Muslimin. Zum Beispiel jetzt, die Übereinstimmung heute, welche? Zigaretten. Es gibt keinen Alim, Gelehrten, der sagt, Zigaretten sind halal. Es gibt keinen. Gibt es jemanden? Also vielleicht keinen Bekannten oder so. Wir haben keinen gehört. Wir haben keinen gehört. Also die keine Ulema sind, zum Beispiel die Hoja oder Talibul Ilm oder Duat. Ihre Stimme wird hier nicht gezählt. Es wird Stimme von wem gezählt? Von den Gelehrten. Auch nicht von den normalen Muslimen, sondern von den Gelehrten. Wann ist Ijma stärker als Beweis, sage ich, als Koran? Eine Ayah kann jeder interpretieren auf seine eigene Art und Weise. Er kann sagen, nein, sie bedeutet so. Der andere sagt, nein, das bedeutet in der arabischen Sprache so. Aber Ijma, halas, die Sahaba sind sich einig. Du kannst nichts machen. Zum Beispiel, Ijma von den Ulema ist Glauben an die Malaika. Kann jemand kommen und sagen, es gibt keine Malaika. Er kann sagen, zum Beispiel, im Koran wird das und so erwähnt, aber das sind nicht Malaika, das ist was. Wir haben die Ijma, halas, nehmen wir die Ijma. Deswegen ist manchmal die vierte Sache. Qiyas. Wie sagt man Qiyas? Analogie. Was bedeutet das? Was bedeutet Analogie? Zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue Frage, eine neue Sache im Islam. Die gab es früher nicht, zur Zeit von Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir sagen können, wir haben jetzt eine Sache und wir haben keinen Beweis dafür, dass sie halal ist oder haram. Weil jede Sache hat seinen eigenen Hukm. Seinen eigenen Rechtsspruch. Und ihr wisst, die fünf Rechtssprüche. Entweder ist es haram. Oder es ist halal. Oder es ist makruh. Oder es ist mubah. Oder es ist was? Mustahab. Das sind diese fünf Sachen. Haram ist klar. Verboten. Makruh ist unerwünscht. Aber es ist nicht haram. Wie bitte? Erbönt. Genau. Halal. Erlaubt. Mustahab, erwünscht. Und Mubah ist Freiwahl. Du kannst es dir aussuchen. Du hast nichts. Zum Beispiel das Atmen oder das Essen. Du kannst es machen. Du solltest es machen. Wenn du es nicht machst, hast du ein Problem. Ja. Aber es kommt nicht in diese Sachen. Zum Beispiel, Haram ist eine Sache, die, wenn du sie machst, du wirst bestraft. Wenn du sie aber nicht machst, für Allah, tabarak wa ta'ala, also du hast die Möglichkeit, sie zu machen, aber du sie nicht machst, weil du Angst hast vor Allah, tabarak wa ta'ala, dann wirst du was? Belohnt. Makruh ist eine Sache, wenn du sie nicht machst, wirst du belohnt. Aber wenn du sie machst, wirst du nicht bestraft. Halal oder Wajib, sagen wir besser. Wajib, nicht Halal. Halal ist der falsche Ausdruck, den wir erwähnt haben. Das Gegenteil von Haram in diesem Sinne ist nicht Halal. Das Gegenteil von Haram in diesem Sinne ist Wajib. Pflicht. Pflicht. Wajib ist das, wenn du es machst, hast du eine Hasana bei Allah tabarak wa ta'ala. Ila masha'Allah. Was bedeutet das? Wenn du sie machst, hast du, Allah wird dich belohnen dafür. Wenn du es nicht machst, wird dich Allah bestrafen. Das ist Wajib. Mustahab ist das. Wenn du es machst, wirst du belohnt. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft dafür. Und Mubah ist das Letzte. Wenn du es machst oder wenn du es nicht machst, du kannst es dir aussuchen. Im Qiyas ist es so. Zum Beispiel Zigaretten. Wir haben keinen Beweis im Koran und in Sunna, dass Zigaretten haram sind. Oder? Aber wir haben andere Beweise. Wir haben Beweise, dass das Wegwerfen vom Gut, von Eigentum, haram ist. Das Wegwerfen vom Eigentum haben wir hier auch. Das Verbrennen vom Geld. Der Spruch, also der Rechtsspruch von dem Ersten, ist haram. Dann ist es bei den Zweiten auch so, weil es dieselbe Sache ist. Zum Beispiel, wir haben Alkohol oder Wein. Khamr bedeutet Wein eigentlich. Aber wir haben es als Alkohol übersetzt. Obwohl es in Arabisch schon ein zweites Wort gibt, das heißt Alkohol. Aber da wird meistens das medizinische Alkohol gemeint. Aber das ist uns egal. Khamr ist haram. Khamr, das Wein, das damals gab, das sie aus Datteln gemacht haben und aus Trauben, ist haram. Was ist der Beweis? Koran und Sunna. Also die erste Sache ist der Name. Der Name ist was? Al-Khamr, Wein. Sein Rechtsspruch ist was? Haram. Der Beweis dafür ist was? Koran und Sunna. Alles? Und Ijma. Konsensus, dass es haram ist. Übereinstimmung der Ulema. Wir haben hier eine zweite, neue Sache, die es damals nicht gab. Welche? Tequila zum Beispiel. Oder irgendwas anderes. Ha? Nicht Haschisch, ein Getränk. Ha? Tequila. Schnaps. Schnaps haben wir hier. Den Rechtsspruch können wir nicht sagen. Aber wir haben hier was? Wir haben dieselbe Sache. Was ist der Beweis aus Sunna, den wir vorhin erwähnt haben? Alles, was hier haben wir was? Es hat dieselben Eigenschaften wie Hamr. Hamr ist haram. Der Beweis ist der. Wir nehmen denselben Beweis für diese neu erstandene Sache, für Schnaps, was du gesagt hast, und geben ihm den Rechtsspruch, dass es haram ist, genau wie das erste. Das ist Qiyas. Und heute, Qiyas ist eine Sache, bei denen es, also alle Mazahib al-Arba, also die Arba Mazhab, die nehmen Qiyas als Beweis. Und sie beweisen damit. Am meisten wer? Die Hanefiten. Am meisten wer? Die Hanefiten. Warum? Weil sie nicht so viele Hadithe hatten, wie Imam Ahmed zum Beispiel, oder Imam al-Shafi'i. Imam Ahmed oder Imam al-Shafi'i. Aber dass Qiyas erlaubt ist, gibt es keinen Zweifel daran. Das sind diese vier Sachen, bei denen sich die Ulema also einig sind, dass sie als Beweise gelten. Koran, Sunna, Ijma und Qiyas. Es gibt auch andere, bei denen gibt es Khilaf. Zum Beispiel Amelu Ahl al-Medina. Also die Praxis von den Einwohnern von Medina. Ist das ein Beweis oder nicht? Bei den Maliki ist es ein Beweis. Das, was die Ahl al-Medina gemacht haben, nicht die heutigen Ahl al-Medina. In Medina gibt es heute McDonalds zum Beispiel. Oder andere Sachen. Die heutigen Ahl al-Medina gelten nicht, sondern die damaligen. Dann gibt es Amelus Sahabi, das, was ein Sahabi gemacht hat. Wird das genommen oder nicht? Ist das ein Beweis oder nicht? Einer kommt zu dir und sagt, Abdullah ibn Umar hat so und so gemacht. Dann frage ich, ist das ein Beweis oder nicht? Bei manchen ist das ein Beweis. Hm? Abdullah ibn Umar hat das gemacht. Obwohl er selber den Hadith überliefert, dass der Sussalam seinen Bart gelassen hat. Aber er hat das wann gemacht? Nur im Hajj. Und wie viel? Nur eine Hand. Und so weiter und so weiter. Aber in Wirklichkeit gilt das nicht als Beweis. Wenn wir schon einen Hadith haben, was ist stärker? Der Hadith ist natürlich stärker als die Überlieferung von einem Sahabi. Warum? Auch wenn er selber diesen Hadith überliefert hat. Weil es kann möglich sein, dass er als Mensch den Hadith, den er überliefert hat, vergessen hat. Und der Hadith ist aber geblieben, geschrieben. Dass er ihn vergessen hat, spielt keine Rolle. Weil Abdullah ibn Umar ist ziemlich alt geworden. Aber wir sagen nicht, dass er ihn vergessen hat. Wir gehen nicht in diese Sache rein. Sondern wir reden was über, dass Hadith stärker ist, die Überlieferung ist stärker als die Tat von einem Sahabi. Welche Sache noch? Also wird als Beweis genommen, aber ist nicht bei allen Ulema. Istihsan. Istihsan. Yani, iza ra'aita shay'an hasana. Also wenn wir eine Sache sehen, dass sie schön ist. Wir sagen, diese Sache ist schön. Zum Beispiel manche beweisen, dass Maulud erlaubt ist, weil diese Sache ist schön. Die Menschen sammeln sich und wir essen was zusammen und wir erwähnen Allah und seinen Propheten und manche schöne Sachen. Du weißt, was Maulud ist? Geburtstag von Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, was die Sufis feiern. Aber sie wissen nicht in Wirklichkeit, dass in diesem Maulud viele Sachen von Kufr und von Schirk gibt. Zum Beispiel in einem Satz sagen sie, also Al-Dhat, Tarif Mamana Al-Dhat, das Aussehen, das äußerliche Aussehen. Also Allah Ta'ala spricht seinen Rasul an und sagt ihm, dein Saat, also dein äußerliches Aussehen, ist der Spiegel von meinem Saat. Was bedeutet das? Du siehst aus wie ich. Aber die meisten Menschen sind Jahala. Sie kennen die bosnische Sprache nicht. Subhanallah, die kennen ihre eigene Sprache nicht. Deswegen verstehen sie das auch nicht. Aber die, die es geschrieben haben, haben... Das haben die Schia erfunden. Die Schia haben das erfunden, ja. Die Fatimiyya. Die Fatimiyya haben das erfunden. Und die Osmanen haben das genommen. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Taib. Wir haben das auch erwähnt. Wir haben gesagt, was Wajib ist, was Mubah ist. Wir haben erwähnt, was Makruh ist, was Haram ist. Sah? Haben wir das? Ich glaube, wir müssen beten. Oder sollen wir warten, bis Hodja Adem kommt? Hm? Das gewesen. Dazu bin ich nicht gekommen. Also, weil letztens haben wir über diese was geredet, über diese Regel. Dann wollte ich euch ein paar andere Regeln, ich wollte euch 6 Regeln erwähnen, auf die Scharia aufgebaut ist. Aber diese 6, das sind wahrscheinlich bei den Hanabila, weil es gibt, bei manchen sind es 10, bei manchen sind es 2. Es gibt Ulema, nur eine Regel. Die ganze Scharia hat er auf eine Regel aufgebaut. Und die ist, welche? Subhanallah. Käfer hier. Er hat seine ganze Scharia, also die ganze Scharia hat er nur auf eine Qaida aufgebaut, auf eine Regel. Und sie heißt Al-Haraju Yajlibu Taysir. Sah? Aywa. Wie sagt man Haraj? Erschwernis? Zieht mit sich die Erleichterung. Alles, was schwer ist, nimm die leichte Seite und geh weiter. Alles. Bei jeder Sache, die dir schwer fällt, nimm die leichtere Seite und die leichtere Sache und geh mal weiter. Subhanallah. Aber Von den Salaf, ja, aber sie haben es nicht so verstanden wie heute. Ja, ja, es ist schwer zu beten, ich will nicht beten. Sondern nein, du kannst nicht Wudu nehmen, es ist kalt, du hast Angst, dass du nicht krank wirst zum Beispiel. Nimmst du was? Nimmst du Tayammum, wie einer der Sahabi. Die haben gesagt, du musst nicht baden. Er hat sich gebadet, ist gestorben. Rasulullah hat gesagt, ihr habt ihn getötet. Allah soll euch töten. Euch töten. Ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn das eingeredet, dass er sich baden soll bei dieser Kälte. Versteht ihr? Das ist einer der Beweise. Also in diesem Sinne, nicht wie in diesem Sinne, was die heute sagen. Die sagen, die Muslime leben in Europa, die Frauen die können nicht so, die sind so Jeans. Ja? Allah muss dann. Halas. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يمحن بإذن الله تعالى بيتا ها؟ غير إن شاء الله. بل محن. زامستغ ميديا. ودا مونتا. بل. تعبد الصلبان يا جموع الحق ثوري الوغى بركانا تحرق رحومانا اقذف النيران تحرق رحومانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا حاربي ظلالا تعبد الصلبانا يا جموع الحق ثوري